Erster, die Schlange war das schlauste Tier von allen Tieren. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Zweiter, die Frau antwortete der Schlange, wir dürfen die Früchte von den Bäumen im Garten essen. Dritter, aber Gott sagte, esst nicht von dem Baum in der Mitte des Gartens. Berührt ihn nicht, sonst müsst ihr sterben. Vierter, da sagte die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz sicher nicht sterben. Fünfter, Gott weiß genau, wenn ihr davon esst, werdet ihr wie Gott. Dann versteht ihr, was gut und was böse ist. Sechster, die Frau sah, dass die Frucht gut aussah und klug machte. Sie nahm eine Frucht und aß sie. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß sie auch. Siebter, da merkten beide, dass sie nackt waren. Sie nähten Blätter von einem Feigenbaum zusammen und machten sich Kleidung. Achter, am Abend hörten sie Gott im Garten gehen. Der Mensch und seine Frau versteckten sich vor Gott zwischen den Bäumen. Neunter, Gott rief den Menschen und fragte ihn, wo bist du? Zehnter, der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Elfter, Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich es verboten habe? Zwölfter, der Mann sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir die Frucht. Deshalb habe ich sie gegessen. Dreizehnter, Gott fragte die Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich belogen. Deshalb habe ich gegessen. Vierzehnter, da sagte Gott zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht. Du musst auf deinem Bauch kriechen und dein Leben lang Staub fressen. Fünfzehnter, ich mache dich und die Frau zu Feinden. Ein Kind der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst es in den Fuß beißen. Sechzehnter, zur Frau sagte er, du wirst viel Mühe und Schmerzen haben, wenn du Kinder bekommst. Du wirst deinen Mann brauchen, aber er wird über dich bestimmen. Siebzehnter, zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem verbotenen Baum gegessen. Deshalb ist der Boden wegen dir verflucht. Du musst hart arbeiten, um davon zu essen. Achtzehnter, der Boden wird Dornen und Disteln tragen. Du wirst die Pflanzen auf dem Feld essen. Neunzehnter, du wirst hart arbeiten und schwitzen, um dein Brot zu bekommen. Am Ende wirst du wieder zur Erde, denn daraus bist du gemacht. Zwanzigster, der Mann gab seiner Frau den Namen Eva. Sie wurde die Mutter von allen Menschen, die leben. 21. Gott machte Kleidung aus Tierfell für den Menschen und seine Frau. Er zog sie ihnen an. 22. Gott sagte, der Mensch ist jetzt wie wir und kennt Gut und Böse. Er darf nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben. 23. Deshalb schickte Gott den Menschen aus dem Garten Eden weg. Er sollte nun den Boden bearbeiten, aus dem er gemacht war. 24. Gott jagte den Menschen hinaus. Er stellte Engel und ein brennendes Schwert vor den Garten, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.